info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um die Kleinmarkthalle in Frankfurt gehen. Es gibt mehrere Kleinmarkthallen in Deutschland. Ich kenne eine sehr schöne, die auch in Stuttgart ist. Aber diese Kleinmarkthalle in Frankfurt feiert dieses Jahr 2024 ihr 70. Jubiläum. Und ich habe eine Reportage gemacht, die war zum 60. Jubiläum, also vor 10 Jahren. Und dieser Gang durch diese Kleinmarkthalle, den mache ich immer und immer wieder. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Atmosphäre. Es ist eine Markthalle, aber wie gesagt, von 4 Wänden und einem schönen Dach überdeckt und geschützt. Und da kann man zu jedem Wetter hin. Man trifft immer wieder auf Leute, die sagen, ah, du musst dir unbedingt diese Wurst kaufen bei diesem Stand, das ist ganz, ganz wichtig. Ich traf auf eine Dame, die sagt, wir verbringen die Hälfte unseres Jahres in North Carolina und wir haben uns über Brillen ausgetauscht, weil sie so schicke Brillen anhatten. Und so kann man also alles Mögliche an Stadtgesprächen, wie in einem Dorfkern sozusagen, mit den Herrschaften in der Kleinmarkthalle haben und führen. Und es ist immer wieder ein sehr nettes einander begegnen. Und das möchte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen, denn diese ganzen Malls, diese ganzen riesengroßen Einkaufszentren, denen fehlt dieses Familiäre. Und das haben diese Kleinmarkthallen an sich, darum Kleinmarkthalle. Und wie gesagt, auch die Stände, die man immer und wieder trifft und wo es was zu probieren gibt oder wo sie neue Blumen finden oder wo sie ganz Exotisches, ganz Interessantes, Neues finden und natürlich auch die Sachen, die man in Deutschland immer wieder auch als Tourist findet, nämlich Wurst und Schinken und dieser allerlei. Das ist für ein schnelles Mittagessen vielleicht auch für Sie mal ein Stopp auf dem Weg zu den Museen, wo ich auch immer hingehe, nämlich an der Schirn bin ich öfters. Und auf dem Weg zur Schirn, wie gesagt, ist die Kleinmarkthalle linker Seite, wenn man von der Zeil kommt oder der Hauptwache. Und man sieht sie dann. Und es gibt auch zum Beispiel einen Gedenkraum oder eine Gedenk, kann man sagen, einen Hof, der kurz davor ist, auf dem Hauptweg zur Schirn von der Zeil rüber. Aber wie gesagt, die Kleinmarkthalle ist links dahinter, eine Straße weiter. Und Sie können sogar durch diesen einen Secondhand-Laden, den es noch gibt, sehr, sehr schicke Secondhand-Sachen durchlaufen. Und dazu ist in meiner Reportage auch bereits vor 10 Jahren etwas, können Sie dazu etwas hören. So, und jetzt wünsche ich Ihnen einen netten Nachmittag in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. Vielleicht teilen Sie es mit, vielleicht gehen Sie auch mal vorbei. Und Produzent Bill Davidson und ich sagen Ihnen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ihre Susanne Nielsen. Viel Spaß. Liebe Freunde des Kulturspiegels, die Kleinmarkthalle in Frankfurts Innenstadt ist ein besonderes Kleinod der Nachkriegszeit. Der 50er Jahre Bau denkmalgeschützt. Nun feiert man 60-jähriges Jubiläum im Jahr 2014, wo man vor 10 Jahren noch den Abriss abwehren konnte. Treffpunkt für Frankfurter und Touristen liegt die Kleinmarkthalle zwischen Hasengasse und Liebfrauenberg, nur eine Parallelstraße von der berühmten Zeil und dem Weg zum Rathaus, dem Römer, und dem Mainufer mit zahlreichen Museen entfernt. Aber noch immer ist sie Geheimtipp, weil so versteckt, dass man es wissen muss, wo sie ist. Auch Prominente sind regelmäßig hin. Dazu gehören laut Rhein-Main-Pressebericht von Ira Scheible vom 23. Mai 2014 der Politiker Joschka Fischer und der Schauspieler Joachim Kroll, Fernsehmoderatorin Sonja Kraus und Fernsehkoch Mirko Reh. Zu den gelegentlichen Besuchern gehöre auch ich. Fand ich den persischen Stand mit dem liebenswürdigen Verkäufer, probieren müssen Sie diese frischen Pistazien und hier ein bisschen Ingwer und wie ist es mit dem schönen heißen Tee? Er wird mir heiß und duftend in einer Glastasse in die Hand gegeben. Afshin Haelaishi bietet seit 1999 am geöffneten Stand seines Bruders persische Spezialitäten wie rauchsalzgeröstete Mandeln an. Man empfiehlt dem Kollegen und zeigt, wo und was am besten zu den eigenen Waren passt. Der Metzger hat sich auf die veränderte Nachfrage umgestellt und serviert nicht nur Bratwurst an seinem Stand bzw. bietet sie an, sondern auch vieles andere für die multikulturelle Gesellschaft. Die Betreuung der Besucher ist am allerwichtigsten und wird auf den alten Märkten draußen immer weniger. Und so viel Zuwendung passt einem im Supermarkt einfach nicht. Da fehlt dieses Flair, sagt der Kunde neben mir. Nun gibt es längst auch Führungen, die diesen historischen Bau mit einbeziehen, was die regelmäßigen Besucher zwar stolz, aber auch ein bisschen nervig hinnehmen. Rucksacktouristen, schreibt Frau Scheible, nennt man sie. Die Dame, die mich ursprünglich hierher gewiesen hatte, brachte mich sofort mit den Kreatoren des Kleinmarkthallen-Kochbuchs zusammen. Die Auswahl an Geschichten und Rezepten der einzelnen Stände mit vielen Fotos sind auch ein Bild der Jahre, in denen dieses Kochbuch entstand. Da fehlen zum Beispiel einige der exotischsten Stände, weil sie einfach noch nicht dazugekommen waren. Man müsste, und wer weiß, vielleicht hat man es schon, ein neues herausbringen. Da waren dann auch die schönsten, süßesten Desserts aus dem Morgenland nicht im Buch. Aber gehen Sie einfach mal hin, unsere Geschichte entstand nach dem allerersten Besuch. Frankfurts Kleinmarkthalle. Meine Ausflüge in die Frankfurter City führen mich meist per S-Bahn am Hauptbahnhofsviertel unterirdisch vorbei, mit Ausstieg stattdessen an der Hauptwache, also zwei Stationen weiter, wo Rathaus und Zeil, wo Römer, Schirn und Museumsufer unweit entfernt eine Seite der Finanzstadt zeigen, die einen angenehmen und kulturell informativen Tag in Aussicht stellen. Oft sogar mit einer Mammutausstellung großer Meister im Städelmuseum oder eben romantischen kleinen Ausstellungen in historischen Villen, herrlichste Werke in der Stadt Frankfurt. Im Sommer aber ist die Stadt mit Menschen überfüllt und Straßencafés zum Brechen voll und die Museen scheinen in den Dornröschenschlaf zu verfallen, holen die eigenen Sammlungen heraus und man wartet bis zum Herbst, wo man einem Kennerpublikum im Herbst und Winter wieder große Ausstellungen präsentiert. Schon im U-Bahn-Eingang begrüßte im Sommer die Bummler eine postmodern grafische Kampagne für eine zeitgenössische Ausstellung, etwas aggressiv, in der Schirn, was sich im Innern der Kunsthalle widerspiegelt. Eine Ansammlung zeitgenössischer Werke, Installationen und spärliche Texte machen nachdenklich, aber es ist ein bisschen schroff und ein bisschen schockierend und so manchem Neuling ist damit der Besuch verkürzt worden. Man setzt sich lieber in Gang und zwar in die Innenstadt. Nach einem Gang durch einen im Museum liegenden Buchladen geht es für mich auch weiter hinaus in die Stadt und in das Leben und Treiben beim Schlendern übers Kopfsteinpflaster und weiterhin, wie gesagt, vorbei in Richtung Kleinmarkthalle. Und diesmal hatte schon die Ankunft in der U-Bahn-Station an der Hauptwache mit seiner unterirdischen Einkaufsstadt einen ganz anderen Tag vorgezeichnet. Auf dem Weg nach oben wanderte ich in einen chinesischen Laden, der mir zuvor noch nie aufgefallen war und mit mir zeitgleich eine Frankfurterin hineinhuschte, die ebenfalls die Regale absuchte. Als wir ins Gespräch kamen, kam die Unterhaltung auch auf deren eigenes Geschäft, Schmuck für alle Preisklassen und ihre Liebe zur Frankfurter Kleinmarkthalle, von der ich noch nie gehört hatte, wo sie zuvor ein Atelier hatte. Dass jene Markthalle haarscharf an meinem schon so oft begangenen Weg durch die Innenstadt lag, nämlich gleich dahinter in einer Parallelstraße, war diesmal ein übergroßes Glück. Und ich lade Sie auf meine kleine Entdeckungsreise nun mit ein. Vor der Kleinmarkthalle, wenn Sie sie dann gefunden haben, stehen viele Leute bei Kaffee und Bier. Bei angeregten Gesprächen gegenüber ist eine Second-Hand-Boutique. wo man sich tummelt. In diesen Zeiten ist Secondhand der neueste Schick. Die Markthalle ist von außen ein zweistöckiges Gebäude mit Schrägdach. Und zwar nicht glamourös, wie es aussehen könnte, aber wenn man einmal den Weg hineingefunden hat, entpuppt sie sich als wahre Wundertüte. Man fragt sich, wie es sein kann, dass man diese Halle noch nie betreten hat. Was für eine Fülle von kulinarischen Schätzen der Welt sind hier vereint unter dem großen Dach. Obst, Gemüse, exotische Früchte, frisch getrocknet oder kandiert, Tees und Kaffees aus dem Orient, von Asien bis Nordafrika. Am Stand des Persers gibt es Tee zu probieren und Feigenstückchen und was man an goldgelben und anderen bunten köstlichen Dingen sehen, riechen und schmecken möchte. Eine Kostprobe, so der kluge Anbieter, ist der halbe Verkauf. Daneben Käsestände und Obstberge, ein Stückchen weiter schönstes Fleisch und am Ende der Halle eine bunte Wiese aus Blumen und allerlei Topfpflanzen an Gärtnerständen. Wandert man wieder zurück, wiederholen sich die angebotenen Köstlichkeiten in immer neuen Variationen an immer neuen Ständen. Und oben auf dem Mezzanin gibt es noch viel mehr zu entdecken. Liebhaber dieser Halle, sei es Fotografen, Schriftsteller oder Köche, alle schwelgen im Angebot und Endverbrauch des internationalen Allerleis. Sie haben sich in dieser Markthalle zusammengetan und sogar eigens einen Verlag gegründet, damit sie ein Buch herausgeben konnten. Es wurde eine wahre Liebeserklärung an die Frankfurter Kleinmarkthalle und seine Menschen, die Waren und Rezepte, die man mit dieser Fülle von angebotenen Esswaren und Gewürzen selbst wird zubereiten können. Das Buch bleibt eine positive Erinnerung, immer wieder hinzukommen, zu sehen, was es Neues gibt in diesem Frankfurter Kleinod mit seiner Geschichte, Rezepte und Geschichten, Fotos und Erinnerungen, festgehalten in vielen Einzelberichten über das Leben der Händler, deren Waren und Herkunft und schönste Fotos, die diese ungewöhnliche Stadtviertel-Kochbuch einrahmen. 150 Rezepte in Frankfurts Kleinmarkthalle, in diesem Buch und auch in dem zweiten Buch, das ich in Stuttgart entdeckte. Gleiche Sache, ähnliche Halle, gleiche Zutaten für vieles. Aber wie gesagt, das kann man auch sammeln. Und wenn Sie beim nächsten Kleinmarkthallen-Einkauf dabei sind, dann hoffen wir, dass Sie so ein Rezept dann nachkochen können. Geschichten und Rezepten aus dem Buch »Die Kleinmarkthalle kocht«, Rezepte, Tipps und Bilder aus der Frankfurter Kleinmarkthalle sind im Nizza Verlag in der dritten Auflage von 2008, habe ich sie, zu finden. Also dann wünschen wir uns, dass wir uns auf einen Kaffee sehen in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. Bis zum nächsten Besuch, Ihrem und meinen, 60 Jahre und noch kein bisschen müde. Viel, viel Spaß dabei und viel Spaß beim Schlendern. Man bringt Zeit mit und man wird sich satt sehen. Nicht nur satt sehen, vielleicht auch ein bisschen einkaufen gehen. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen vielleicht, wenn sie noch Zeit hat, ein bisschen von den Kochrezepten vorliest. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz tollen Sonntag. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und seien Sie nett zueinander und bekochen Sie einander mal. Tschüss. Ja, liebe Freunde des Kulturspiegels, jetzt haben wir hier noch einige Seiten für noch einige Minuten, die uns bleiben. Und ich möchte Ihnen ein wenig aus dem schönen Kochbuch vorlesen. Das heißt Kleinmarkthalle kocht, Rezepte, Tipps und Bilder aus der Frankfurter Kleinmarkthalle im Nizza Verlag. Ich habe eine Kopie von 2008, aber ich bin sicher, dass dieses Buch immer und immer wieder aufgelegt wird. Und es ist voll mit Fotos. Ich hoffe, dass es auch ein Update gibt zwischendurch. Es sind ja immer verschiedene Marktstände, die sich dann auch verändern oder dazukommen. Und da ist also einiges, was mir hier noch im Buch fehlt, aber vielleicht haben Sie das inzwischen in einem Buch, was Sie vor sich liegen haben, ganz anders gelesen und gesehen. Und da gibt es schon viele der exotischen Dinge, die es jetzt auch in diesen Märkten, ob das drinnen oder draußen ist, aber in diesem Falle eben in der Kleinmarkthalle, zur Verfügung gibt für Ihre internationale Küche, kann man sagen. Ja? Hier ist zum Beispiel... Hier sind die einzelnen Rubriken, Vorspeisen, Salate, Suppen, Pasta, Noshi, Risotto, Gemüse, Fleisch, Geflügel und Wild, Fisch, Desserts. Und dann gibt es ein Glossar für die Neugierigen und ein alphabetisches Rezeptverzeichnis. Sollten Sie eins vom letzten Mal suchen. Da haben wir zum Beispiel bei Vorspeisen hier Nellas Vorspeiseplatte mit gebackenem Spargel, gebackenem Blumenkohl und Bresaola mit Rucola. Also das hört sich schon recht interessant an. Und dazu wird hier noch erklärt, Alta Vita Buona, das ist oben auf der Galerie, wo sich die Brotlaibe und Schinken türmen und eine kleine Madonnenfigur über die Salami wacht. Die Seele des guten Lebens ist Nella Marsi, geboren auf einem Bauernhof in Sizilien. Ein Teil der Familie lebt heute noch dort und baut Gemüse an, macht Käse und Olivenöl, erntet Zitronen und Orangen. Von ihrer Mutter und ihrer Großmutter hat Nella Marsi gelernt, Nudeln selbst zu machen, Brot zu backen und die beneidenswerte Fähigkeit, mit wenigen, aber guten Zutaten leckerste Dinge aus der Lameng zu zaubern. Also aus der Hand, ohne nachzugucken, das kann sie so. In ihrem winzigen Küchenkabuff köchelt immer eine Leckerei und sie schafft es sogar, dort ganze Buffets zu Veranstaltungen zuzubereiten. Nella Marsis Kunden erfreuen sich an den täglich frisch produzierten Nudeln, an den gefüllten Ravioli mit Makaronen und Ricotta mit Trüffeln, dem Tomatensugo und Pesto aus den Zitronen ihrer sizilianischen Heimat bzw. von der sizilianischen Familie macht sie ihre eigene Limoncello. Auch die Walnüsse für ihren Nocchino-Likör kommen aus Sizilien. Und da ist natürlich der Sprung auch ganz simpel nach Florida, wo wir wo aus wir sie natürlich auch betreuen vorwiegend. Und da kann ich nur sagen, in Tampa, Florida ist nicht nur die ganze italienische Nachkommenschaft abstammig von einem Dorf in Sizilien. Also nicht nur Sizilien, sondern auch ein bestimmtes Dorf hat die ganze Bevölkerung, die italienischer Abstammung ist, in Tampa, Florida gestellt. Welches Dorf weiß ich jetzt nicht, aber das ist natürlich sehr interessant. Und jetzt können wir Ihnen nur sagen, hier ist zum Beispiel ein bisschen was zu gebackenem Spargel. Für 4 Personen braucht man da 500 Gramm grünen Spargel, 4 Eier, eine Knoblauchzehe, Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein halbes Bund Petersilie. Na, hört sich doch schon mal gut an. Den Spargel am unteren Ende schälen und holzige Teile abschneiden. Die Spargelstangen in Salzwasser etwa 10 Minuten kochen, abgießen und mit Küchenpapier vorsichtig das Wasser abdrücken, also schön trocknen. Die Knoblauchzehe schälen und fein würfeln und in Olivenöl goldgelb braten. Den ausgedrückten Spargel dazugeben und rundum leicht anbraten. Die Eier aufschlagen und verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen und über den Spargel gießen, mit der gehackten Petersilie bestreuen, stucken lassen, zum Servieren in mundgerechte Ecken schneiden. Na bitte, also. Und bei gebackenem Blumenkohl kommen da noch Semmelbrösel und Parmesan dazu. So ein kleiner Blumenkohl, ein Ei, Semmelbrösel, geriebener Parmesan und Olivenöl. Die äußersten Blätter des Blumenkohls entfernen, den Blumenkohl waschen und vierteln, die Viertel in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden, das Ei in einen tiefen Teller verquirlen, Semmelbrösel und geriebenen Parmesan in einen tiefen Teller vermischen, die Blumenkohlscheiben zuerst in Ei, danach in der Semmelbrösel-Parmesan-Mischung wenden und die Panade gut andrücken und die Scheiben in heißem Olivenöl goldbraun ausbacken. Na, also wenn das nichts Schönes ist. Hier habe ich was ganz anderes Interessantes, und zwar seit 8 Jahren, also es war 2008, das wird jetzt also weit mehr Jahre sein, verkauft das Ehepaar Hagipur italienische und spanische Spezialitäten wie Manchego, Chorizo, Serrano Parmesan-Schicken und bestes Olivenöl aus den Mittelmeerländern. Es sind vor allem Dinge, die hausgemachten Antipasti, die köstlichen Käsepasten, gefüllten Peperoncini, Mini-Paprika, Cocktailtomaten, Oliven und die geschichteten Türmchen aus getrockneten Tomaten und Frischkäse, die ins Auge stechen und die Schleckermäuler anziehen. So schreiben die Verfasser des Kochbuches. Herr Hagipur tüftelt mit großer Leidenschaft an immer neuen Kreationen und erst wenn sie den strengen Geschmackstest seiner Ehefrau Nadia bestanden haben, kommen sie in die Auslage. Und die Auslage ist im Foto zu sehen mit sehr, sehr vielen schönen einzelnen weißen Schalen, gefüllt mit wunderbaren Dingen wie eben gerade diesen Oliven und Tomaten und in allen, wirklich allen Farben überhaupt und wunderbar, eine wunderbar saubere und geordnete Auslage hier. Schafskäse-Creme mit Pesto. Für 4 Personen ein Bund Basilikum, 2 Esslöffel Pinienkerne, 3 Knoblauchzehen, etwa 1/8 Liter Olivenöl und 200 Gramm kräftiger Schafskäse. Die Basilikumblättchen abzupfen, die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten, die Knoblauchzehen schälen und grob hacken, die Zutaten im Mixer fein pürieren, den grob zerkrümelten Schafskäse in den Mixer geben und mit dem Pesto pürieren, eventuell noch etwas Rapsöl untermischen, um die Masse geschmeidiger zu machen. Die Creme darf nicht zu fein püriert werden, sie muss eine fein krümelige Konsistenz haben. Na bitte, also da haben Sie Ihr Pesto und das kann man natürlich auf alles Mögliche geben. Schafskäse-Mango-Creme finde ich auch sehr interessant. 4 Personen, auch genau diese gleiche Auslage zur Bedienung. 200 Gramm kräftiger Schafskäse, eine frische Mango, einen Esslöffel scharfe Chilisauce, eine Knoblauchzehe, ein Teelöffel Dijon-Senf, ein Teelöffel spanischer Espelette-Paprika, etwas Pflanzenöl, zum Beispiel Rapsöl. Den Schafskäse zerkrümeln, die Mango schälen und in grobe Stücke schneiden, alle Zutaten in einem Mixer zu einer nicht zu feinen Creme pürieren. Beide Cremes passen wunderbar auf den Vorspeiseteller mit Oliven, eingelegtem Peperoncini und getrockneten Tomaten oder als Dip für Selleriestangen, schmecken aber auch köstlich auf geröstetem Weißbrot oder Fladenbrot, also quasi so der Aufstrichersatz. Und man kann also herrlichste Kinder, die in die Auslagen schauen, sehen. Man kann wunderbare frische Ravioli hier entdecken und viele, viele Menschen, die an den einzelnen Ständen hin und her laufen. Und dann natürlich jede Menge Flaggen der vielen, vielen verschiedenen Länder, die da natürlich auch vertreten sind. Und da sehe ich alle möglichen schönen Schriften, Arabisch zum Beispiel auch. Hier haben wir Hasenragout, wir haben ein Rezept für Perlhuhnbrust mit Steinpilzragout. Also gebratene Tauben. So, und die kommen wahrscheinlich nicht aus der Stadt, sondern sind wirklich gekaufte Tauben. Also Pfifferlinge und Schalotten, die man ja zu gewissen Jahreszeiten, besonders im Sommer dann findet, so am Ende des Sommers, Juli, August. Kalbsmedaillons mit Käse und Thymian gebraten. Das Geheimnis der knusprigen Frikadellen. Na, Côte de Bœuf, sehr viel Schweinefleisch. Mr. Wongs Pak Soi mit Ingwer, Knoblauch und Austernsoße. Na bitte, also den Pak Soi der Länge nach Vierteln. Das sind also Pak Soi Stauden, die man da, 4 mittelgroße Stauden, die man braucht. 2 Esslöffel Erdnuss oder Sojaöl, 2 fein gehackte Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Austernsoße, 1 Teelöffel Sesamöl, 1/2 Teelöffel Zucker. Also den Pak Soi der Länge nach Vierteln, größere Stauden Achteln, den Strunk nicht abschneiden, sodass die Blätter zusammengehalten bleiben, Wasser in ausreichendem Maße in großem Topf aufkochen, den Pak Soi ins kochende Wasser geben und 2 bis 3 Minuten blanchieren, dass er eben gar, aber noch bissfest ist, und abgießen und gut abtropfen lassen, das Öl in einer großen Pfanne oder im Wok erhitzen, den Knoblauch anbraten, die Austernsoße, Zucker, 2 Esslöffel Wasser und das Sesamöl dazugeben. Die Soße einmal aufkochen lassen und über den Pak Soi gießen, das Gemüse in der Soße wenden und sofort servieren. Also, Sie sind bereit, Sie haben das Kochbuch vielleicht schon bestellt, vielleicht haben Sie es auf Amazon gefunden und wir wünschen Ihnen ganz tollen, guten Appetit und alles, was Sie für eine gute Mahlzeit brauchen, können Sie sicher auch